Hören Sie vier Dialoge. Welche Auskünfte wünschen die Touristen? Notieren Sie. Dialog 1. Entschuldigen Sie, könnten Sie mir den Weg zu den Museen in South Kensington erklären? Das ist ganz einfach. Nehmen Sie die District Line bis South Kensington. Fragen Sie nach der Exhibition Road, wenn Sie aus dem U-Bahnhof kommen. Wo bekomme ich den Fahrschein? Am Schalter oder am Automaten. Vielen Dank. Dialog 2. Wie kommt man am besten zur Speaker's Corner? Wenn Sie die U-Bahn nehmen, müssen Sie in Oxford Circus umsteigen. Dort fahren Sie mit der Central Line bis Marble Arch. Nehmen Sie dann den Weg durch die Unterführung zur Speaker's Corner. Und welcher Bus fährt dorthin? Nehmen Sie den Bus Nummer 8, steigen Sie an der Hyde Park Corner aus und fahren Sie mit dem Bus Nummer 20 oder 74 weiter. Die Busse halten am Park. Danke. Dialog 3. Wir möchten zum Hafengebiet. Welche Verbindungen gibt es? Am schnellsten geht es mit der Bahn. Es gibt aber auch eine Verbindung mit dem Schiff ab Westminster. Und wo genau fahren die Schiffe ab? Von der Westminsterbrücke. Dialog 4. Wie kommen wir denn jetzt zum Flughafen? Die U-Bahn hatte Verspätung. Zu welchem Flughafen wollen Sie? Nach Gatwick. Wann geht Ihr Flug? In 1,5 Stunden. Es gibt eine Expressverbindung nach Gatwick, Gleis 15, in 3 Minuten. Die Fahrkarten bekommen Sie im Zug. Vermittlung von Unterkünften. A13b. Hören Sie 2 Dialoge. Notieren Sie die Wünsche der Touristen. Dialog 1. Guten Tag. Wir suchen eine Unterkunft für den Sommer. Unser Hotel ist leider schon ausgebucht. Für wann soll das sein? Von Mitte August bis Anfang September. Was für eine Unterkunft suchen Sie? Ein Gästezimmer mit Küche oder eine Ferienwohnung. Gern etwas außerhalb. Da gibt es eine schöne Wohnung mit Blick aufs Meer für 395 Euro pro Woche und Zimmer ab 30 Euro. Welche Extrakosten gibt es? Bei der Ferienwohnung zahlen Sie eine Kaution und die Endreinigung. Ich gebe Ihnen einige Prospekte von Hotels und eine Preisliste von Zimmern. Wenn Sie wünschen, können wir die Reservierung für Sie erledigen. Besten Dank. Wenn Sie etwas gefunden haben, reservieren Sie besser bald. August ist Hauptsaison. Dialog 2. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Wir sind mit der Unterkunft unzufrieden und möchten umziehen. Für wie viele Nächte suchen Sie die Unterkunft? Für eine Woche ab morgen. Haben Sie bestimmte Wünsche? Wir möchten ein ruhiges Doppelzimmer mit Dusche. Es gibt hier ein Zimmer mit Frühstück für 30 Euro am Tag. Wo liegt das? 20 Minuten von der Innenstadt, aber mit direkter Busverbindung ins Zentrum und ans Meer. Wir suchen möglichst im Zentrum. Wie teuer darf das Zimmer sein? Zwischen 40 und 60 Euro. Im Hotel Aquamarina kosten Zimmer 65 Euro und im Haus Massimo 55 Euro. Die Hotels liegen zentral. Gut. Könnten Sie im Haus Massimo reservieren? Ja, gern. Die Vermittlungsgebühr beträgt 8 Euro. Sagen Sie bitte, dass wir unbedingt ein ruhiges Zimmer möchten. Einen Moment. Hier sind die Adresse und die Telefonnummer. Danke. Aussprache. Konsonantenverbindungen, Akzent und Satzmelodie. A15a. Konsonantenverbindungen. Hören Sie und sprechen Sie nach. Die Speisekarte. Eine Vorspeise. Verspätung haben. Regionale Spezialitäten. Frühstücken. Der Stadtplan. Einsteigen. Stimmt genau. Das steht hier. Kommst du mit? Zuerst. Meistens. Das ist am schönsten. Der Palast. Der Zug. 10 Minuten. Zu Fuß. 2 Zusatzbetten. Der Platz. Ein Pfeffersteak. Die Pfanne. Pfirsichkompott. Empfehlen. Abfahren. Unterwegs. Das habe ich verwechselt. Kinder und Erwachsene. Extra. A15b. Akzent und Satzmelodie. Hören Sie und sprechen Sie nach. Die U-Bahn hatte Verspätung. Ich zeige es Ihnen auf dem Stadtplan. Zuerst gehen wir zum Palast. Das sind 10 Minuten zu Fuß. Das Museum kann ich sehr empfehlen. Die Führung müssen Sie extra bezahlen. A16. Akzent, Pause und Satzmelodie. Hören Sie und sprechen Sie nach. Sie können in der Amerikistraße einsteigen. Die Führung beginnt in der Altstadt. Das Hotel liegt außerhalb. Nehmen Sie den Bus Nummer 12. Der hält direkt am Hotel. Gehen Sie über die Brücke und dann gleich rechts. An der Ecke ist das Restaurant. A17. Schwierige Wörter aussprechen üben. A17a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wiederholen Sie die Übung. Verwechselt. Etwas verwechselt. Da habe ich etwas verwechselt. Mehrwertsteuer. Inklusive Mehrwertsteuer. Das ist inklusive Mehrwertsteuer. Sehenswürdigkeiten. Viele Sehenswürdigkeiten. Da finden Sie viele Sehenswürdigkeiten. Dann links. Und dann links. Immer geradeaus und dann links. Kapitel 7 Reiseauskünfte. Informationen zu Tagesausflügen. A1b. Hören Sie und vergleichen Sie mit Ihrem Vorschlag. Dialog 1. Wie ist das Programm für den Tagesausflug nach Portofino? Sie fahren zuerst mit dem Bus nach Recco. Dort wird Ihnen eine Spezialität aus der Region serviert. Danach fahren Sie weiter nach Camogli. Dort können Sie die Kirche Santa Maria besichtigen. Dann fahren Sie mit dem Schiff nach San Fruttuoso und machen eine Wanderung auf den Berg Portofino. Wenn das Wetter gut ist, können Sie bis nach Elba und Korsika sehen. Ein herrlicher Blick. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Portofino. Dort gibt es einen hübschen Yachthafen und andere Sehenswürdigkeiten. Kann ich hier buchen? Selbstverständlich. Dialog 2. Wir möchten wissen, wie lange die Wanderung dauert. Sicher 6 Stunden. Aha. Ist der Weg auch für Kinder geeignet? Wenn die Kinder gern wandern, sehe ich kein Problem. Können Sie die Plätze reservieren? Natürlich. Sagen Sie mir bitte, wie alt die Kinder sind? 11 und 13. Das sind 3 mal 35 € und einmal ermäßigt 20 €. Der Bus fährt um 8:30 ab. Dialog 3. Wohin geht die Fahrt außer nach Rapallo? Sie geht nur nach Rapallo. Sie können die Kirche Nostra Signora besichtigen und an der Uferpromenade gibt es schöne Geschäfte und nette Cafés. Ah, das ist wunderbar. Sagen Sie uns bitte noch, wo der Bus abfährt? Am Hotel Metropoli. Wissen Sie, wo das ist? An der Piazza Dante? Genau. Kann ich mit Checkkarte zahlen? Natürlich. Hier, bitte sehr. Ich wünsche einen schönen Ausflug. Vielen Dank. A1c. Hören Sie noch einmal. Welche Auskünfte wünschen die Touristen? Machen Sie Notizen. Hinweise für Individual- und Gruppenreisen. A3b. Hören und vergleichen Sie. Welche Fragen haben die Touristen noch? Notieren Sie. Dialog 1. Wir möchten in die Südwesttürkei fahren. Wissen Sie schon, wohin genau Sie möchten? Wir kennen nur die Orte Bodrum und Fethiye. Wissen Sie schon, ob Sie ein Auto mieten? Oder sind Sie an der Rundreise interessiert? Wir mieten ein Auto. Ephesos müssen Sie sehen. Sie haben sicher von dem berühmten Hadrian-Tempel und der Celsius-Bibliothek gehört. Und es gibt noch andere Sehenswürdigkeiten. Wie kommt man dorthin? Sehen Sie hier. Ephesos liegt westlich von Seldschuk an der E87. Können Sie uns auch sagen, wie weit es bis Pamukkale ist? Pamukkale liegt 100 Kilometer östlich von Seldschuk. Und könnten Sie uns eine Unterkunft empfehlen? In der Gegend von Seldschuk gibt es schöne Hotels. Ich gebe Ihnen ein paar Adressen. Dialog 2. Wir hätten noch ein paar Fragen zu der Rundreise. Was kostet die Reise? Die Reise kostet pro Person 230 Euro. Wie sind die Hotels? Das sind 3-Sterne-Hotels mit guter Küche und großem Frühstück. Die Zimmer sind klimatisiert und haben Bad oder Dusche. Haben wir Zeit für Einkäufe oder einen Stadtbummel? Ich weiß nicht, ob Sie viel Zeit haben, aber am Abend sind die meisten Geschäfte geöffnet. Gut. Würden Sie bitte für 2 Erwachsene im Doppelzimmer buchen? Gern. Verkehrsverbindungen empfehlen. A5B. Hören Sie. Welche Reiseziele haben die Touristen? Welche Informationen brauchen Sie? Notieren Sie. Wir möchten nach Barcelona. Was ist die beste Verbindung? Nach Barcelona nehmen Sie am besten das Schnellboot. Wann wollen Sie fahren? Übermorgen. Und wir haben Fahrräder. Geht das? Selbstverständlich. Soll ich anrufen und fragen, ob es Plätze gibt? Ja, bitte. Gibt es ein Schiff am Morgen? Was kostet die einfache Fahrt? Ich bin nicht sicher, ob die Preise noch gültig sind. Ich weiß, dass es einen neuen Fahrplan gibt. Ich rufe am besten an. Das Schiff am Morgen ist ausgebucht. Das nächste Schiff fährt um 11:30 ab und kommt um 14:30 an. Die Fahrt kostet pro Person 50 Euro. Die Fahrräder sind gratis. Und wo bekommt man die Fahrkarten? Ich kann sie Ihnen bis heute Abend besorgen. Brauchen Sie sonst noch etwas? Hätten Sie die Zugverbindung von Barcelona nach Montpellier? Wir möchten von dort aus weiter mit dem Zug nach Paris. A6b. Hören Sie und vergleichen Sie mit Ihrem Dialog. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Wie kommt man am besten zum Kloster Jutsch? Es gibt einen Zug nach Inca und dort nehmen Sie den Bus. Und wie viel kostet ein Mietauto? Es gibt Mietautos ab 45 Euro. Und ein Taxi? Das ist teuer. Da ist der Mietwagen günstiger und Sie sind auch unabhängiger. Und wo ist die nächste Autovermietung? Direkt am Bahnhof finden Sie ein Büro. Vielen Dank. Zimmervermittlung bei Weiterreise. A8b. Hören Sie. Wonach fragt der Tourist? Notieren Sie. Wir suchen ein Hotel für 4 Tage am Meer. Können Sie uns beraten? Gern. Es gibt freie Zimmer im Hotel Michali. Was kostet ein Doppelzimmer? Sie müssen den Tagestarif nehmen. Mit Halbpension sind das 75 Euro pro Person. Und wie ist das Hotel? Es ist ein 4-Sterne-Hotel mit Schwimmbad. Es liegt direkt am Strand. Alle Zimmer haben Terrasse oder Balkon. Gibt es ein Sportangebot? Man kann segeln, surfen, Wasserski fahren und Tennis spielen. Es gibt auch eine Tauchschule. Haben Sie noch andere Angebote? Sie können natürlich ein Hotelzimmer für eine Woche buchen. Im Hotel Neptun zahlen Sie 298 Euro pro Person. Allerdings kann man da nicht surfen und tauchen. Das ist nicht so wichtig. Soll ich fragen, ob Sie noch ein Zimmer frei haben? Ja, bitte. Für wann? Ab nächsten Montag.